seit mich mein Midi hat angelacht. Ich denk an Midi immer zu. An Midi, an Midi, an Midi, an Midi. Ich denk an Midi die ganze Nacht, die mir die Erde zum Himmel macht. Oh, ich weiß auch warum, doch ich bin nicht so dumm und sprech es nicht gleich rum. Seit mich mein Midi hat angelacht, ich denk an Midi immer zu. An Midi, an Midi, an Midi, an Midi.